Der Verlag der Partei der Arbeit Koreas gab die Poster alle zum 200-Tage-Kampf der Treue und wir werden zu ruhmvollen Siegen im 200-Tage-Kampf der Treue heraus, die alle Bürger und Armeeangehörigen zu dem oben genannten Kampf für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas aufrufen.